Okay, es ist vorbei in meinem Leben. Okay, ich muss es akzeptieren. Meine Hoffnungen waren völlig daneben. Denn keiner hat mich wirklich erhört. Meine Seele flog hoch mit den Winden, die das Leben auf Engelsflügeln trägt. Doch wer träumt, der sieht nicht mehr den Boden, der wegbricht und zu Staub zerfällt. Doch ich weiß, es geht immer weiter. Und die Engel weinen auch für mich. Sie sind in deinem Herz und deine Begleiter. Durch die Nacht, wenn deine Seele bricht. Du brauchst nur deine Arme zu öffnen. Und ein Engel hält dich in der Luft. Du kannst dich von allem befreien. Denn ein Engel lässt dich nie im Stich. In meinem Leben gab zu viele Fragen. Doch wer ist da, um sie zu erklären? Denn jede Träne ist völlig vergebens, wenn kein Mensch da ist, der sie dir nimmt. Und wenn du meinst, das Licht wird langsam dunkler, und kein Schatten mehr von dir wird. Dann wirst du müde und hast auch keine Kraft mehr, eine Kerze anzuzünden für dich selbst. Doch ich weiß, es geht immer weiter. Und die Engel weinen auch für mich. Sie sind in deinem Herz und deine Begleitung. Durch die Nacht, wenn deine Seele bricht. Du brauchst nur deine Arme zu öffnen. Und ein Engel hält dich in der Luft. Du kannst dich von allem befreien, denn ein Engel lässt sich nie im Stich. Doch ich weiß, es geht immer weiter. Und die Engel weinen auch für mich. Sie sind in deinem Herz und deine Begleiter. Durch die Nacht, wenn deine Seele bricht. Du brauchst nur deine Arme zu öffnen. Und ein Engel hält dich in der Luft. Du kannst dich von allem befreien. Denn ein Engel lässt dich nie im Stich. Denn ein Engel lässt dich nie im Stich.